Wir sind einsam auf der Suche nach der Zweisamkeit. Ich red von wahrer Liebe, keine, die nur ein Tag bleibt. Und diese Liebe hatten beide hier gefunden. Ein Traumpaar schlechthin, im Geiste so verbunden. Er will mit seinen Jungs feiern gehen. Wir erinnern uns, Love Parade 2010. Wenn du mich wirklich liebst, gehst du nicht dorthin. Denn seine Freundin wusste, wie die Mädchen dort sind. Mein Engel, du kannst mir trauen, schau, ich sag den Jungs jetzt ab. Ich stell dich über meine Kumpels, Schatz. Ich kann heute nicht dabei sein, sonst gibt's zu Hause Stress, viele Betrunkene. Vielleicht hat meine Frau ja recht. Alter, komm schon, du warst ewig nicht dabei, wir verstehen's ja. Du bist grad verliebt und das ist nice, aber wir waren davor schon Freunde. Du musst dich entscheiden und er ließ sich verleiten. It was impossible to say goodbye. And now I'm feeling so paralyzed. And every minute that you're not by my side feels senseless every time. It was impossible to say goodbye, yeah. Die Massenpanik und es gab keinen Fluchtweg, während den Leuten die Luft fehlt. Dieser Horrorfilm war plötzlich wahr. Hautnah, er denkt sich, wenn ich es hier raus schaff, dann mach ich meinen Traum wahr. Ich vermisse sie, ich will für immer auf sie aufpassen. Ich will meinen Schatz zu meiner Frau machen. Doch dieser Kampf hat keinen Sinn, ich komm hier doch nie raus. Seine Kraft lässt nun nach und die Hoffnung auch. Und sein letzter Gedanke war, Mama, ich liebe dich. Lieber Gott, ich möchte, dass du sie beschützt. Er gibt auf und weiß, heute wird Schluss sein. Er verliert das Bewusstsein. Viel zu viele Menschen in den Wegen und Gassen haben in der Massenpanik ihr Leben gelassen. Und jetzt ist es leider zu spät. Love Parade 2010. It's impossible to say goodbye. And now I'm feeling so paralyzed. And every minute that you're not by my side feels senseless every time. It was impossible to say goodbye, yeah. Hallo mein Engel, ich schreibe dir diesen Brief, um dir zu zeigen, wie sehr ich dich lieb. Du bist mein Leben, mein Herz, deine Tränen sind Schmerz. Dein Kindertraum erfülle ich dir, ich nehme dich ernst. Von wegen kein Vertrauen, ich vertrau dir blind. Und warum? Ich hab die eine unter Tausenden. Ich brauche dich, mein Engel, und weißt du, was mein Traum wäre? Baby, willst du meine Frau werden? It was impossible to say goodbye. And now I'm feeling so paralyzed. And every minute that you're not by my side feels senseless every time. It was impossible to say goodbye, yeah.